Menschen mit defektem FOXP2-Gen haben große Schwierigkeiten mit der Sprache. Trotzdem ist FOXP2 kein Sprachgen. Es findet sich nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Vögeln und Mäusen, ja sogar bei Fischen und Fruchtfliegen. Entscheidend ist, dass sich FOXP2 im Lauf der Evolution sehr konservativ verhalten hat. Die Mausvariante unterscheidet sich von der menschlichen an nur 3 Stellen. 2 dieser Veränderungen sind typisch für den Menschen. Sie finden sich noch nicht einmal beim Schimpansen. In diesen spezifisch menschlichen Veränderungen könnte denn doch eine Verbindung zum menschlichen Sprachvermögen liegen. Worin die besteht, versucht Dr. Wolfgang Ehnart vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie herauszufinden. Er hat Mäuse gezüchtet, deren eigenes FOXP2-Gen gegen die menschliche Variante ausgetauscht wurde. Die auf der DNA-Ebene vermenschlichten Mäuse begrüßen ihn aber noch immer nicht mit einem kräftigen Guten Morgen, wenn er das Labor betritt. Nee, ich habe zwar ein bisschen drauf gehofft, aber das haben die natürlich nicht gemacht, nein. Es sind nach wie vor Mäuse, sind pumperlgesund und sind vor allem Mäuse, ja. Dass sie gesund sind, ist keine Selbstverständlichkeit. FOXP2 hat, wie die meisten Gene, viele Aufgaben, nicht nur im Gehirn, sondern zum Beispiel auch in der Darm- und Lungenentwicklung. Deshalb sind Mäuse ganz ohne FOXP2 auch gar nicht lebensfähig. Welche der vielen Funktionen des Gens die kleinen Unterschiede zwischen der Nager- und der Menschenversion von FOXP2 beeinflussen würde, war völlig offen. Die genmanipulierten Nager wurden deshalb in München an der Mausklinik und an ähnlichen Institutionen von über 50 Mäusemedizinern, Mäusepsychologen und Mäuseneurowissenschaftlern im Detail untersucht. Ergebnis? Die menschliche FOXP2-Variante verändert nur das Gehirn der Mäuse. Und auch da nur eine kleine Region, die mit der Feinkontrolle von Bewegungen zu tun hat. Hier verzweigen sich die Nerven weiter, sie nutzen etwas andere Botenstoffe und sie lernen anders. Nervenzellen können lernen, indem sie diesen Input, den sie bekommen, modifizieren, stärker oder schwächer bewerten. Und was wir festgestellt haben, dass die Mäuse, die menschliches FOXP2 haben, das leicht anders machen als die normalen Mäuse. Das heißt, wir denken, dass vielleicht sozusagen FOXP2 während der menschlichen Evolution an so einem leichten Regler gedreht hat, dass eben Nervenzellen so ein bisschen anders verschaltet sind und ein bisschen anders lernen eben. Und das könnte im Zusammenhang mit Sprache eben dann wichtig gewesen sein. Wahrscheinlich erlaubt die menschliche Form des FOXP2 eine genauere Kontrolle der Muskulatur der Zunge, des Kehlkopfs und der Atmung. Kein Wunder, dass der Gentausch auch das Fiepen und Pfeifen der Mäuse verändert hat. Es erklingt etwas tiefer als gewöhnlich, das zeigen Aufnahmen mit dem Ultraschallmikrofon. Pfiffe und Fiepen sind angeborene Laute und damit etwas ganz anderes als die erlernten Worte der Sprache. Experimente mit Singvögeln belegen aber, dass FOXP2 gerade auch für das Erlernen von Lautfolgen eine wichtige Rolle spielt. Die neuen Ergebnisse aus der Maus zeigen etwas genauer, wo die Verbindung FOXP2, Lautäußerung, Sprache eigentlich liegt. FOXP2 ist sicher nicht das Sprachgen des Menschen, aber es ist ein wichtiges Element der biologischen Basis des menschlichen Sprechens und Verstehens. Auch wenn Wolfgang Ehnart noch immer keine sprechenden Mäuse besitzt, er ist sich sicher, mit Hilfe dieser Tiere wichtige Hinweise darauf zu erhalten, wie der Mensch zur Sprache kam. Wir haben vor allem jetzt zum ersten Mal einen bestimmten Prozess auf Ebene der Nervenzellen zum Beispiel oder auf Ebene der Gene und Genregulierung, wo wir menschliche Evolution sozusagen am Wickel haben. Wir können jetzt studieren, was macht denn der Unterschied? Und vielleicht ist das auch der erste Schritt, um viel besser zum Beispiel sprachliche Lautäußerungen in einem Mausmodell zu studieren. Natürlich wird es am Schluss keine sprechende Maus geben, aber man wird Prozesse, die in den Mäusen sehr ähnlich sind, die grundlegenden Prozesse, vielleicht schon verstehen können und in unserem Fall eben auch menschliche Evolution dadurch besser verstehen können.